Sieht unheimlich aus, wie die Wellen sich da hinten an den schwarzen Felsen brechen. Ja, Sommerstrandidylle geht anders. Seht mal, Kollegen, am Fuße der Treppe ist ein altes Holzhaus. Ja, vielleicht ein Strandcafé. Aber seit Jahrzehnten verlassen, so wie das aussieht. Nicht ganz, Kollegen. Da ist ein Schild. Ja, Bootsverleih Joe Hilton. Himmel, ich dachte, das wäre eine Ruine. Aber das ist tatsächlich ein Bootsverleih. Gibt sogar Taucherausrüstung. Wie wäre es denn mit ein paar Unterwasserexkursionen? Da merken wir wenigstens nicht, dass es regnet. Ich weiß nichts weiter. Ach, kommt schon, ihr Schlaffis. Wir gehen mal runter und fragen, ja? Mann, die Stufen sind ja total morsch. Das sieht aus wie ein Hexenhaus. Die Scheiben sind ganz beschlagen von Sand und von Salz. Ah, wir haben Glück. Geöffnet. Die Hütte bestand aus einem einzigen großen Verkaufsraum, an den sich hinter einem türlosen Durchgang ein kleines Büro anschloss. An den Wänden standen windschiefe Regale, die bis unter die Decke reichten und vollgestopft waren mit allem, was man im und auf dem Wasser benötigte. Hm. Angelruten, Flossen, Surfbrett, Wachs. Nicht schlecht. Na, was kann ich für euch tun? Wir sind gerade zufällig auf Ihren Laden gestoßen und fragen uns, ob wir uns heute oder in den nächsten Tagen eine Taucherausrüstung leihen könnten. Ihr seid in dieser Saison die ersten Besucher, die nach Tauchausrüstungen fragen. Wollt ihr euch tatsächlich bei diesem Wetter aufs Meer wagen? Er will. Wir lassen uns höchstens überreden. Ja, die brauchen manchmal einen kleinen Anstoß, sonst bewegen die sich überhaupt nicht. Was? Na schön. Habt ihr denn einen Tauchschein? Ja. Wann und wo seid ihr schon einmal getaucht? Schnell, Joe! Ich brauche eine Tauchausrüstung und ein Boot. Das Schiff meines Großonkels ist wieder aufgetaucht und mit ihm der Schatz. Steve, beruhige dich. Willst du dich nicht erstmal setzen und mach die Tür zu? Ich bediene meine Kunden und verdammt dann... Verdammt nochmal, Joe! Hörst du mir nicht zu? Du glaubst nicht, was passiert ist. Ich war gerade auf dem Weg nach Hause und bin durch die Dünen gegangen. Und wen sehe ich? Eric Ellis, wie er gerade... am besten gehen wir raus und ich erzähl dir alles. Himmel, Steve, geht's dir noch gut? Du kommst hier reingeplatzt und überfällst mich. Jetzt musst du mal einen Moment warten, bis ich meine Kunden zu Ende bedient habe. Also, Jungs, wann soll's denn losgehen? Verzeihen Sie, Sir, dass ich mich einmische. Sie sprachen von einem Schatz, der wieder aufgetaucht sei. Können Sie uns Näheres dazu erzählen? Just. Das geht dich ja wohl einen feuchten Seetang an, Junge. Da haben Sie sicher recht. Es geht mich nichts an. Doch meine Kollegen und ich haben ein gewisses professionelles Interesse an Dingen, die verschwinden und dann wieder auftauchen. Und das könnte zu Ihrem Vorteil sein. Darf ich Ihnen unsere Karte überreichen? Oh, sie ist leider etwas nass geworden. Das kann man ja kaum noch lesen. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Mhm. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jones. Jonas. Zweiter Detektiv Peter Jaws. Nein. Shaw. Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andreas. Andrews. Bob Andrews. Was soll ich denn mit diesem Kinderkram? Mir kam der Gedanke, dass Sie die Hilfe von Detektiven benötigen könnten. Zum Beispiel, wenn Sie etwas Verlorenes finden wollen. Darin sind wir im Laufe der Zeit Experten geworden. Aber ich weiß natürlich nicht, ob ich Ihre Situation richtig einschätze. Daher würde ich mir Ihre Geschichte gern erstmal anhören. Ach, du quatscht mir zu viel, Junge. Jetzt mal langsam, Steve. Die drei sind meine Kunden und das hier ist mein Laden, klar? Benimm dich anständig oder du fliegst raus. Was fällt euch eigentlich... Steve, schon okay. Das sind nur junge Touristen, die ein paar Tage in Sandfield verbringen. Erzähl ihnen doch die Geschichte deines Großonkels. Schaden können sie dir ja nicht, oder? Nein, das können sie nicht. Drei so windelweiche Bürschchen. Also wirklich, das... Peter, ganz ruhig. Also schön, ich erzähle euch die Geschichte. Aber das habt ihr Joe zu verdanken, nur dass ihr es wisst. Ich mache uns inzwischen mal einen Tee. Mein Name ist Steve Young. Ich wohne da oben an der Steilküste. Meine Familie, die lebt in Sandfield, seit die Stadt gegründet wurde. Und mein Großonkel Geoffrey war ein Enkel der Gründungsväter. Ach. Und er ist bis heute eine Legende, ja? Ein ruhmreicher Abenteurer, ein großes Vorbild für alle Bewohner von Sandfield. Ach, was sage ich, für ganz Nordkalifornien. Er hat dreimal hintereinander das große Klippenklettern am Todesfelsen gewonnen. Und einmal hat er sogar einen Hai, der ihn beim Schwimmen angriff, mit bloßen Händen erlegt. Außerdem war er ein Spieler, ein Großmaul und ein Krimineller. Kriminell. Er hat Alkohol verkauft, obwohl das zu der Zeit verboten war. Na und? Ah, die Prohibition. Ja, ja, der Mensch hat damit einen Dienst erwiesen. Mhm. In Sandfield wird er bis heute dafür verehrt. Das ist doch nicht kriminell. Die Behörden sahen das anders. Ja, das stimmt allerdings. Die haben ihn in den Tod getrieben, den Helden von Sandfield. Und der Schatz? Der ist mit ihm untergegangen. Hm. Steve, du musst die Geschichte schon in der richtigen Reihenfolge erzählen, damit die Jungen sie verstehen. Hier, der Tee. Ah, danke. Danke. Die Polizei war hinter meinem Großonkel her, wegen des illegalen Alkoholausschanks, den er betrieb. Sie wollten ihn festnehmen. Aber er bekam einen Tipp und hatte gerade noch Zeit, sein Geld zu verstauen und mit einem Schiff, der Eureka, in See zu stechen. Er wollte sich absetzen. Aber es war stürmisch in dieser Nacht und die Gewässer vor der Küste von Sandfield sind tückisch. Ja, ja. Das Schiff lief auf einen Felsen und sank. Geoffrey Young konnte sich zwar noch an Land retten, aber da er lange im eisigen Wasser war, bekam er eine Lungenentzündung, an der er ein wenig später starb. Hm. Auf dem Sterbebett. Da sprach er von einem Schatz, der an Bord seines Schiffes gewesen sein soll. Der Schatz der Brother Jonathan. Angeblich hat er das gesagt. Aber eine ganze Menge Leute glauben, dass er in Wirklichkeit von etwas ganz anderem sprach. Dass er schon halb im Sterben über das Unglück der Brother Jonathan redete, das ganz ähnlich verlaufen war und bei dem es wirklich einen Schatz gegeben hatte. Brother Jonathan? So heißt doch das Café, in dem wir vorhin saßen. Ja, benannt nach einem berühmten Raddampfer, der 1865 vor der Küste sank. Gar nicht weit von hier. Ja, ich erinnere mich. Du erinnerst dich an 1865? Nein. Dafür hast du dich aber gut gehalten, Bob. Respekt. Ich erinnere mich, vor gar nicht langer Zeit etwas über das Unglück gelesen zu haben. Ist das Wrack nicht erst vor kurzem gefunden worden? Vor 3 Jahren. Und erst vor ein paar Monaten wurde der Goldschatz geborgen. Goldschatz? An Bord der Brother Jonathan befand sich eine beträchtliche Menge Gold. Das waren zum einen Goldlieferungen, die weiter nach Norden verschifft werden sollten und Ausgleichszahlungen der Regierung an die Indianer. Ah ja, genau. Erst jetzt konnte der Schatz geborgen werden. Bis dahin hatte halb Sandfield geglaubt, dass Geoffrey Young zu Lebzeiten heimlich nach dem Schatz getaucht und ihn gefunden hätte. Und dass das Gold ein weiteres Mal versunken wäre. Diesmal mit Geoffreys Schiff, der Eureka. Aber wenn der Schatz vor ein paar Monaten geborgen wurde, kann das doch nicht stimmen. Eben, es kann nicht stimmen. Es wurde nicht alles geborgen. Der weit größere Teil blieb verschollen. Was daran liegt, dass mein Großonkel ihn bereits gefunden hatte. Ich weiß nicht, Steve. Was wirklich in der Nacht, in der dein Großonkel verunglückte, passiert ist, kann doch niemand mehr wissen. Ach, Ist das Wrack der Eureka jemals gefunden worden? Nein. Och, davon red ich doch die ganze Zeit. Hört mir denn hier keiner zu? Man hat das Wrack gefunden und den Schatz ebenfalls. Und deshalb brauche ich jetzt sofort eine Tauchausrüstung. Aber Steve, wie kommst du darauf, dass... Ich habe Eric Ellis belauscht, als ich vorhin durch die Dünen nach Hause ging. Eric Ellis? Der Mann, dem hier einige Bungalows und Hotels gehören, stimmt's? Ja, genau der. Er stand zusammen mit einem Mann, den ich nicht kannte, an der Steilküste. So ein schmieriger Kerl mit dunklem Pferdeschwanz bis zum Hintern. Alice schien sauer zu sein. Und wenn Alice was sauer macht, macht mich das neugierig. Ja, sie haben mich nicht gesehen, also bin ich einfach hinter einer Düne stehen geblieben und habe gelauscht. Ja? Sie haben über ein Wrack gesprochen, das direkt vor der Küste auf dem Meeresgrund liegt. Ach. Und dass sie es bergen wollen, beziehungsweise seine Ladung. Alice war sauer, weil es noch nicht gefunden worden war und er die Kosten für die Bergung tragen sollte. Und der schmierige Typ, der wollte sogar noch mehr Geld, weil er zusätzliche Helfer brauchte. Wie kommen Sie denn darauf, dass die beiden über das Schiff Ihres Großonkels sprachen? Weil sie es gesagt haben, Schlaumeier. Sie haben über die Eureka gesprochen, das habe ich genau gehört. Außerdem passt alles zusammen. Alice ist ein geldgieriger Sack. Als vor ein paar Monaten die Goldmünzen von der Brother Jonathan gefunden wurden und es in der Presse hieß, dass das nur ein Bruchteil des gesamten Schatzes sei, hat er 1 und 1 zusammengezählt und ist zu dem gleichen Schluss gekommen wie ich. Dass Geoffrey Young damals den Rest gefunden haben musste, dass dieser Rest im Bauch der Eureka immer noch auf dem Meeresgrund liegt und dass man ihn sich einfach unter den Nagel reißen kann, wenn man nur das Wrack der Eureka findet. Und jetzt ist es ihm gelungen! Verdammt! Naja, also, ich weiß nicht. Aber der Schatz gehört mir! Ich bin der einzige lebende Nachfahre von Geoffrey Young. Alice hat gar kein Anrecht auf das Gold. Also ist es am besten, wenn ich ihm einfach zuvorkomme und den Schatz als Erster finde. Und jetzt gib mir endlich eine Tauchausrüstung, Joe! Nimm es mir nicht übel, Steve, aber ich finde das alles reichlich übereilt. Was du da belauscht zu haben glaubst... Glaubst? Ja, das kann alles Mögliche bedeuten. Und wo willst du anfangen zu suchen? Du hast nicht den allerkleinsten Hinweis. Und hast du überhaupt einen Tauchschein? Ach, Tauchschein braucht doch kein Mensch. Wie willst du denn dann... Sauerstoffflasche auf den Rücken, Brille auf, los geht's. Druckluftflasche heißt das. Damit geht's schon mal los. Du hast überhaupt keine Ahnung, Steve. Du und Tauchen, das wäre ja lebensgefährlich. Ich werde dir keine Ausrüstung geben. Vergiss es. Joe, das kannst du nicht. Soll ich denn den Schatz kampflos Alice überlassen? Niemals. Verzeihung, aber... Also... Wir können tauchen. Hä? Und wir haben, wie bereits erwähnt, einige Erfahrung darin, verlorene Dinge wieder zu beschaffen. Ja, das stimmt. Wenn Sie uns den Auftrag erteilen würden, könnten wir uns auf die Suche nach dem versunkenen Schiff machen. Um euch den Schatz selbst zu krallen, was? Nein, Sir, wir sind Detektive. Es geht uns nicht um persönliche Bereicherung, sondern um das Lösen von Rätseln und das Aufdecken von Geheimnissen. Ja. Also gut, ihr habt den Auftrag. Aber wehe, ihr legt mich rein. Wenn ihr mir auch nur eine Goldmünze stehlt. Dafür müssen wir sie erst mal finden. Und dann können wir sie immer noch beklauen. Also, da das ja nun geklärt ist, können wir ja endlich zur Tat schreiten. Ich habe schon einen Plan. Oh, neuer Rekord, Just. Wir haben seit 3 Sekunden einen neuen Fall und du hast bereits einen Plan. Lass mich raten. Du weißt, wo die Goldmünzen liegen, woher Mr. Alice die Fundstelle kennt und welche Schuhgröße sein Kompagnon hat. Du schmeichelst mir, Zweiter. Nein, ich weiß nicht, wo die Goldmünzen liegen, habe aber zumindest eine Idee, wie wir vorgehen können. Aha. Mr. Young, Sie sagten, das Schiff Ihres Großonkels sei gesunken, weil es gegen einen Felsen gelaufen ist. Ja, das stimmt allerdings. Es wäre gut, wenn wir herausfänden, welche Untiefen für dieses Unglück verantwortlich gewesen sein könnten. Haben Sie zufällig eine Karte von diesem Küstenabschnitt, Miss Hilton? Dann wüssten wir, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Sag mal, redest du immer so blumig? Miss Hilton, so alt bin ich doch noch gar nicht. Nenn mich bitte Joe. Joe. Tut mir leid. Seekarten sind so ziemlich das Einzige, was ich in meinem Laden nicht habe. Schade. Aber ich habe eine. Sie liegt in der Kiste, in der ich alte Erbstücke aufbewahre. Ich glaube, sie stammt sogar noch von meinem Großonkel. Können Sie die Karte holen? Wir kümmern uns in der Zwischenzeit um die Tauchausrüstung. In Ordnung. Das ist vielleicht eine Type. Das kannst du laut sagen. Also, ich weiß nicht recht, Jungs. Diese ganze Geschichte kommt mir doch sehr abenteuerlich vor. Heißt das, du willst uns die Ausrüstung nun doch nicht mehr leihen? Doch, schon. Aber ich möchte euch warnen. Aha. Steve Young ist, nun ja, vielleicht etwas vorschnell mit dem, was er glaubt und sagt. Mhm. Er ist ein netter Kerl, aber... ein bisschen verschroben. Er lebt da oben in seinem Haus an der Steilküste ganz allein und beschäftigt sich mit allerlei verrücktem Zeug. Eigentlich weiß niemand so genau, was er tut. Ich mag ihn. Aber ihr solltet euch davor hüten, ihn allzu ernst zu nehmen. Okay. Die Sache mit dem Schatz könnte sich als große Seifenblase herausstellen. Danke für die Warnung, Joe. Wir haben schon gemerkt, dass Mr. Youngs Äußerungen mit Vorsicht zu genießen sind. Ja, genauso wie sein Geruch. Kernig. Keine Sorge, wir rechnen nicht damit, einen Goldschatz zu bergen. Aber was haben wir zu verlieren? Ja, ein paar Stunden gehende Langeweile. Ja, genau. Dann doch lieber ein kleines Tauchabenteuer. Da habt ihr allerdings recht. Also gut, ich komme mit. Bei dem Wetter würde ich euch Jungs ungern allein aufs Meer rausfahren lassen. Geoffrey Young ist nicht ohne Grund mit seinem Schiff gesunken. Die Riffe sind gefährlich. Thank you.